ein irdscher Glanz, ein leiblich Licht, rührt meine Seele nicht. Ein Freudenschein ist mir von Gott entstanden, denn ein vollkommenes Gut des Heilands Leib und Blut ist zur Erquickung da. So muss uns ja der überreiche Segen, der uns von Ewigkeit bestimmt und unser Glaube zu sich nimmt, zum Dank und Preis bewegen.